1. Jephthah aus Gilead war ein tapferer Krieger, doch war der Sohn einer Prostituierten, sein Vater war Gilead. 2. Als die Ehefrau Gilead songebaren dies erwachsen werden, vertrieben sie Jephthah imite der Begründung, dass als Sohn einer anderen Frau keinen Anteil am Erbe der Familie erhalten darf. 3. Daraufhin floh Jephthah vor seinen Brüdern in das Land Tob, wo sich ein Grupp gesetzloser Männer im Insammelte und imite im Herzog. 4. Nach einiger Zeit begannen die Ammoniter einen Krieg gegen Israel. 5. Angesichts dieser Bedrohung machten sich die Ältesten von Gilead auf den Weg, M. Jephthah aus dem Land Tob zurückzuholen. 6. Sie forderten ihn auf, Anführer zu werden, damit sie gemeinsam gegen die Ammoniter kämpfen konnten. 7. Jephthah entgegnet den Ältesten jedoch, dass sie in aus seinem Wartehaus vertrieben hatten, und fragte, warum sie nun in ihrer not zu ihm kämen. 8. Die Ältesten erklärten, dass sie sich gerade die Schalb wiederen in 110, damit sie in den Krieg führend anschließend das Oberhaupt aller Bewohner Gileads word. 9. Jephthah antwortet, dass unter der Bedingung Anführer sein will, dass der Herr im den Sieg über die Ammoniter schenk, falls imite ihnen zurückkehr. 10. Die Ältesten von Gilead bestätigten dies und riefen den Herrn als Zeugen, dass sie genau nach seinen Worten handeln würden. 11. So zog Jephthah imite den Ältesten, woraufhin das Volk in zu seinem Haupt und Anführer ernannte, in Mizpah legte Jephthah sein gesamte Angelegenheit vor dem Herrn dar. 12. Anschließend sent Jephthah Boten zum König der Ammoniter und ließ fragen, welchen Grunde habe, Israel anzugreifen und Krieg gegen sein Land zu führen. 13. Der König der Ammoniter antwortet, dass Israel im Bei seinem Aussage aus Ägypten das Land vom Arnon bis zum Jabbok und zum Jordan weggenommen habe, und forderte nun die friedlich Rückgabe. 14. Jephthah schickte daraufhin erneut Boten zum König der Ammoniter, die Situation zu klären. 15. Elise ausrichten, dass Israel weder das Land der Moabiter noch das der Ammoniter unrechtmäßig besetzt habe. 16. Viel mehr sei Israel nach dem Aussage aus Ägypten durch die Wüste bis zum Schilfmeer gewandert und schließlich nach Kadesh gelangt. 17. Von dort aus bat Israel die Könige von Edom und Moab Erlaubnis, Gebiet zu durchqueren, was jedoch von beiden abgelehnt word, weshalb Israel in Kadesh blieb. 18. Danach zogen sie weiter durch die Wüste, Gingen Edom und Moab und lagerten schließlich ostlich von Moab jenseits des Arnon, wann die Grenze Moab zu überschreiten. 19. Israel sent dann Boten zu Sihon, dem König der Amoriter in Hesbon, und bat die Erlaubnis, sein Land zu durchqueren, den Bestimmungsort zu gelangen. 20. Sihon jedoch vertraut den Israeliten nicht und versammelte stattdessen sein Gesamtes hier bei Jaza, Israel anzugreifen. 21. Doch der Herr, der Gott Israels, gab Sihon und sein Volk in die Hand der Israeliten, so dass dies sie besiegten und das gesamte Land der Amoriter in Besitz nahmen. 22. Auf dies Weise eroberten sie das gesamte Gebiet der Amoriter, das sich vom Arnon bis zum Jabbok und von der Wüste bis zum Jordan erstreckt. 23. Die nun der Herr die Amoriter vor seinem Volk vertrieben hat, fragte Jephthah, mit welchem Recht der König der Ammoniter dieses Land nun bin sprach. 24. Argumentiert, dass Jeder das Land besitzt, das im sein Gott, y etwa Kamos, zu gewiesen habe, warend Israel das Land behold, das der Herr im gegeben habe. 25. Zu dem Fragtero, ob der König der Ammoniter sich vermachtiger halte als Balak, den König von Moab, der Israel damals ebenfalls nicht herausgefordert oder bekämpft hat. 26. Da Israel bereit sieht 300 Jaren in Hesbon, Aror und den umliegenden Städten Arnon wohnte, stellte die Frage, warum die Ammoniter das Land nicht schon längst zurückgefordert hatten. 27. Jephthah betonte, dass kein Unrecht begann gen habe, waren der König in nun grundlos angreif, rief den Herrn als Richteren im Hut. Zwischen Israel und den Ammoniten zu entscheiden. 28. Der König der Ammoniter ignoriert jedoch die Botschaft, die Jephthah im übermitteln ließ. 29, dann kam der Geist des Herrn über Jephthah, woraufhin er durch Gilead und Manasseh zog, Mizpeh in Gilead passiert und von dort aus gegen die Ammoniter verrückt. 30, in diesem Zusammenhang legte Jephthah dem Herrn ein Gelübde bei und versprach, dass ein Opfer bringen wird, falls Gott ihm den Sieg über die Ammoniter schenk. 31, gelobte, dass das erste, was im Bay seiner Wohlbehalten in Rucke aus seinem Haus in Gijen came, dem Herrn gehoren und als Brandopfer dargebracht werden den Solti. 32, Danach zog Jephthah in den Kampf gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie tatsächlich in sein Gewalt. 33, Fügte ihnen ein schwer Niederlage zu und erobert Zwanzig Stadti von Aror bis Minit und Abel Keramim, wodurch die Ammoniter vor den Israeliten gedemütigt wurden. 34, Als Jephthah Jedoch zu seinem Haus nach Mizpeh zurückkehrt, kam ihm sein Tochter mit Tambourinen und Tanzen entgegen, sie war sein einziges Kind, die er kein weiteren Sohn oder Tochter hat. 35. Sobald sie saw, Zeris verzweifelt sein Kleider und rief aus, das sie in ins Unglück stürz, die er dem Herrn ein Versprechen gegeben habe, das er nicht zurücknehmen kann. 36. Sie antwortet ihm, das so mit verfahren soll, YRSDEM Herrn versprochen habe, DA der Herr im Raschen seinen Feinden, den Ammoniten, gewort habe. 37. SIE batteren vater Jedoch ein Zweimonatige Frist, mit ihren Freundinnen in die Berge zu gehen und dort zu beklagen, das SIE niemals heiraten word. 38. Erlaut es und so zog sie für zwei Monate fort, gemeinsam mit ihren Gefahrtinnen in den Bergen abskid von ihrem Leben zu nehmen. 39. Nach Ablauf der zwei Monate kehrte sie zu ihrem Vater zurück, der daraufhin sein Gelübdener Volzog, sie war bis dahin unberuhigt geblieben und daraus entstand ein Bruch in Israel. 40. Jed ja zehen die Jungen Frauen Israels verweiertage aus, die Tochter des Gileadites Jephthah durch Klagegesang zu Aaron.